Die Zeitung Shimun brachte am 19. Mai unter der Überschrift Notschrei der von der Macht des Südkorea Erschrockenen einen Kommentar mit folgendem Inhalt. Ein US-Verteidigungsexperte habe gesagt, zwei nordkoreanische Satelliten fliegen im Luftraum der USA. Wenn diese von ihrer Bahn abweichend die USA direkt überfallen oder in der Luft explodieren, können sie starke elektromagnetische Wellen von sich geben, die das staatliche Stromnetz vollkommen absperren würden. Die Maßnahmen der USA dagegen würden zu langsam ergriffen. Im Kommentar hieß es weiter, das unsinnige Geschwätz, dass sich die Satelliten plötzlich in Atombomben verwandeln und auf das Territorium der USA fallen würden, ist boshafte Bemerkung jener, die gegen die TVJK Ablehnungsgefühl und Konfrontationsabsicht hegen. Eindeutig ist es, dass sie, die bisher von Drohung Nordkoreas gesprochen haben, nun die Satelliten der TVJK ganz anerkennen. In Erdrosselungsmachenschaften gegen die TVJK befangen, hatten die amerikanischen Herren Satelliten und Atombomben nicht voneinander unterscheiden können. Bei hysterischer Handlung der US-Amerikaner hörte man Notschrei der Verzweifelten, die sich vor der Macht des Südkorea, der weltberühmten Atom- und Weltraummacht, fürchten.